I am not here to encourage you. You are to know that. The kingdom of God is not for encouragement. Das Königreich Gottes ist nicht da, um ermutigt zu werden. It is for the truth. Das ist für die Wahrheit. You see, I am here to tell you the truth. Ich bin hier, um dir die Wahrheit zu sagen. I am here to reveal your real identity to you. Ich bin hier, um euch eure wahre Identität zu offenbaren. That are you prepared to follow him? Aber seid ihr bereit, ihm zu folgen? That's today's message. Are you prepared to follow him? Seid ihr bereit, ihm nachzufolgen? Are you prepared to follow him? Or you are just trying to follow him? Seid ihr bereit, ihm zu folgen? You know, are you prepared? Really prepared? Seid ihr wirklich vorbereitet? Or you are still, you are just testing the microphone? Oder bist du dir noch unsicher? You see, are you prepared to follow Christ? Bist du vorbereitet, Jesus nachzufolgen? Daddy, thank you. You know, again, I am not here to encourage you. Ich bin nicht hier, um euch zu ermutigen. Christ's kingdom is not for encouragement. Das Königreich Gottes ist keine Motivation. Jesus did not say, Geschichte. Encourage them. Jesus hat nicht gesagt, dass wir sie ermutigen sollen. He said, tell them the truth. Dann sag ihnen die Wahrheit. It is the truth that free us. And not encouragement that free us. Es ist die Wahrheit, die uns frei macht und nicht ermutigt. The world encourage one another. Die Welt ermuntert sich. But we tell each other the truth. Aber wir sagen einander Can die you Wahrheit. Get it? Praise the Lord. Halleluja. People encourage people. Leute with lies. Andere mit Lügen. You know, they encourage one another with lies. Mit Lügen, with the flesh. Mit dem Fleisch. All flesh are liars. Aber alles Fleisch ist eine Lüge. The flesh tell lies a lot. Das Fleisch erzählt viele Lügen. It's only in the spirit that there is truth. Nur in der Wahrheit. Example. Geist ist Wahrheit. Example. Ein Beispiel. Elijah and the Syrian army. Elijah und die syrische Armee. The truth is those that be with us are more than those that be with them. Die Wahrheit ist, dass die, die bei ihnen waren, mehr waren als die, die um sie herum waren. But the flesh is those that be in this world are more than those that be with Elisha. Sagt die, die vor euch stehen, sind mehr als die, die hinter euch stehen. Christ's kingdom is the truth and not encouragement. Das Königreich von Christus ist die Wahrheit und nicht Ermunterung. You know, it is not encourage. It's not encouraging you to have victory. Es ermuntert dich. Es ermuntert dich nicht dazu. Ermutigt dich nicht dazu, einen Sieg zu haben, erfolgreich zu sein. You see, it is not encouraging you to have victory. Oder es ermutigt dich nicht dazu, den it Sieg zu haben. It is telling you that you already have victory. Sondern sagt dir, dass du den Sieg schon Can hast. Can you see the difference? You know, encouragement. We encourage you. They will encourage you to have something. Sie werden nicht dazu haben. I don't need anything to encourage me to have something. Ich brauche etwas, was mich Because I already have etwas things. Zu haben, denn ich habe es. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Are you really prepared to follow him? Bist du wirklich bereit, Jesus Christus zu folgen? Are you really prepared to follow Christ? Bist du bereit, vorbereitet, um Jesus Christus zu folgen? Let us go to Joshua 24. Joshua 24. Joshua 24. Mercy wrote this very first in our room. Joshua 24. Praise the Lord. Hallelujah. If you can still remember. Mm-hmm. Joshua 24, verse 15. He said, And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father said that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, you see different gods. In whose land you dwell? You know, the land you dwell. Das land the country, this country as a whole, they have their own God. Dieses land hat ihr eigenen Gott. They dwell there, but they have their gods. Sie wohnen dort, aber sie haben he said, Gott. The Amorites, in whose land you dwell. You know, they have their gods. Sie haben ihre Götter. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you really prepared to follow Christ? Sie bereit, Jesus Christus zu folgen? You know, he promised us. Es ist versprochen. He promised us he will not leave us. Er soll sich verlassen werden. He will be with us forever. Wird bei uns sein für immer. Matthew 28, verse 20. Matthäus 28, Vers 20. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 28, Vers 20. He said, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Not observing some things, some few things, but all things. Nicht nur einiges beachten, einhalten, sondern alles. You know, today we pick and choose what we observe, what we obey. Heute entscheiden wir, was wir, wie wir, was wir nachfolgen und was wir befolgen. You know, we can observe this, we will not observe that. Wir halten uns an die Sachen, aber an die anderen Sachen halten wir uns nicht. Aber wir sollen uns an alles halten. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Do you see it? He said he is with us always. Er ist mit uns für immer. Unto the end of the world. That is his promise for us. Das ist sein Versprechen. That is his love letter to us. You know, anytime you remind yourself of this very place, he is with me forever. Er ist für immer bei dir. Daddy, thank you. No one like Jesus. Niemand so wie Jesus. No one like Jesus. Niemand so wie Jesus. No one can be with me forever. Niemand kann except him. Nur er. Praise the Lord. Hallelujah. Are you prepared to follow him forever? Bist du bereit, ihm für immer zu folgen? Just as he promised you forever. So wie er es dir für immer. He has promised you forever that he will be with you. Dass er bei dir sein wird. But are you prepared to follow him forever? Da bist du bereit, ihm für immer zu folgen? No matter what. Egal was ist. Are you prepared to be like the three Hebrew boys? Bist du bereit, so wie die drei hebräischen Jungs zu sein? Even in the fire. Selbst im Feuer. They did not say no to Christ. Haben sie Christus nicht verweigert? Nothing was working. Nichts hat funktioniert. In fire. You know, we have not seen fire today, but we are doubting. Wir haben noch kein Feuer gesehen, aber we have not seen fire, you know, we are doubting. Wir haben noch kein Feuer gesehen, aber wir zweifeln. How much are you prepared? Wie vorbereitet bist du? How much are you prepared to follow him? Is it for some time? For some months? For some years? Or forever? Ist für ein paar Tage, für ein paar Monate oder für immer? And how much are you prepared? Wie gut bist du vorbereitet? Let us go to Luke 14. Lukas 14. Luke 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Luke 14. We will read from verse 28. 28. From verse 28. Are we there? He said, for which of you intend to build a tower, sitteth not down first, and content the cost, whether he hath sufficient to finish it? Are you prepared to follow Christ? Bist du bereit, Jesus Christus zu folgen? How prepared are you? Wie bereit bist du? You know, if you are going to build something, wenn du was bauen willst, you see, you have to prepare. Du musst vorbereitet sein. You know, we are going for this party. My daughters is there to celebrate. To celebrate Christ. Wir wollen Christus heute. And we are to be prepared. Du musst vorbereitet sein. You see, you are going, whatever you are going to do, ja, was du machst, you are going to prepare. Du musst vorbereitet. If you are going to eat, you are going to prepare. You are going to cook, you prepare. You know the ingredient to cook. You prepare. How prepared are you to follow Christ? Jesus Christus zu folgen. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 29. He said, least happily, after he had laid the foundation and is not able to finish it, or that, behold, it begin to mock him. You know, because you can start and never be able to continue. Du kannst anfangen und es aber nicht in der Lage sein, zu Ende zu bringen. Daddy, thank you. You know, you can start and not be able to continue. Du kannst anfangen und nicht in der Lage sein, es zu Ende zu bringen. And then not be able to finish. Und auch nicht in der Lage sein, fertig zu bringen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. He says something will be mocking them. People will be mocking them. Jemand wird sie verspotten. You know, Satan will be mocking you. Der Teufel wird dich verspotten. He said, lives happily after he had laid the foundation. You know, people start happily. Die Leute fangen gut an. You can start happily with Christ. Mit Christus. But that does not mean you are going to finish. That does not mean you can continue with him happily. Dass du auch glücklich mit ihm weitermachen kannst. And he's not able to finish it. All that behold it begin to mock him. Saying, this man began to build and was not able to finish. Verse 31. Of Luke 14. Or one king going to make war against another king seated not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. If you can remember Gideon, 32,000. Because he knew how many the other side they were. Er wusste auch, wie viele Feinde er treffen würde. Deswegen hat er 32.000 Soldaten aufgestellt, die mit ihm in den Kampf ziehen. But we have to know that we don't walk by sight. Er sollte wissen, dass wir nicht per Sicht wandeln, sondern per Glauben. It is not by power, by mind, but by the Spirit, says the Lord. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch den Geist Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Verse 32. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassador and desireth conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsake not all. Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagen sagt, was er hat. Can you see it? He said all. Allem. He did not say some. Nicht nur einiges. John, can you read verse 33? 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Even forsaking yourself. Selbst. Forsake the old man. Den alten Menschen. The old man that has been polluted. Der alte Mensch, der verunreinigt. The old man that Satan is Satan's property. Der alte Mensch, der das Eigentum des Teufels ist. You see, you are to be happy to forsake that old man. Du solltest dankbar sein, dass du diesen alten Menschen zurückgibst. Can you get it? You are to be happy. You are to rejoice to forsake that old man. Alten Menschen zurücklässt. So likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he had. All. Daddy. A Lord does not want to forsake things. Die Leute wollen die Dinge nicht zurücklassen. He cannot be my disciple. Er kann nicht mein Jünger sein. Praise the Lord. Halleluja. Then he now said in verse 34, salt is good. But if the salt have lost its savour, you know, to be born again is good. Wiedergeboren zu sein ist gut. To be saved is good. Errettet zu sein ist gut. To be God, you know, for you to be a child of God right now is good. But for how long? Wie lange? Are you going to lose your taste? Wirst du deinen Geschmack verlieren? I'm no longer the child of God. Can you get it? nicht mein Kind Gottes sein. Praise the Lord. Halleluja. You know, don't be a child of God. Kind Gottes zu sein. He is so good. Ist gut. Salt is good. Das Salz ist gut. Without you, that soup will never be lecker. Ohne dich ist die Suppe geschmacklos. Salt is good. To be born again, to be saved, to be of Christ is good. But if that taste leaves, if you turn your back against Christ, if you reject him, you know, some of us reject him at the 99th hour. You know, when Daniel prayed, als Daniel gebetet he prayed for 21 days. 21 Tage hat er gebetet. 21 days. 21 Tage. If he had given up on the 20th day, on the 20th, if you just say, let me give up, gesagt, ich gebe einfach auf. Just one day more. Obwohl's nur ein Tag ist, bis der Sieg da ist. So is, you see, that is how some of us we are just walking today. So sind eine von with God. Uns. So, die wir mit Gott waren. That is how we are moving today. So bewegen wir uns. You see, today, you know, we come, you see, for how long? Und wie lange? Are you going to continue with him? Wirst du mit Jesus Christus weitergehen können? How much are you prepared? Wie gut bist du vorbereitet? Are you really prepared to follow him? Wirklich vorbereitet? How much are you prepared? Are you ready to forsake all? Bist du bereit, alles zurückzulassen? He said, salt is good, but if the salt have lost its savour, wherewith shall it be seasoned? Das Salz ist gut, aber wenn es aber sein, also wenn es fad wird, womit soll es gewürzt werden? Verse 35, it is neither fit for the land, nor yet for the dunghill. But men cast it out. He that has ears to hear, let him hear. You know, this very place also speak about what I said, my life, what happened to me. When I was in secondary school. Okay, das passt auch zu dem, was ich eben erzählt habe über meine Zeit in einer Grundschule. You know, there was a time I was a natural salt. Can you get it? Ich habe eine Zeit, da war ich natürlich. And people loved me. Und Leute haben mich. They wanted to be with me. Sie wollten mit mir. But when that salt was lost. Aber sie sagt, can you get it? When that salt left, the taste, the savour. And people don't match it. Und Leute dann es zertreten haben. They have to throw it away, that's all. Musste es wegschmeißen. They have to throw me away. Man musste mich wegschmeißen. I'll talk about the story later. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So also is the kingdom of Christ. So ist auch das Königreich von Christus. If you are born again, wenn du wiedergeboren bist, continue to have a relationship with the true God. Hab weiter eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. Continue to see him alone. Fang weiterhin an, nur ihn zu sehen. Continue to rest on him. Nicht nur auf ihn aufzuhören. Allow him to be your rest. Lass zu, dass er deine Allow him to be your pillar. Dass er deine Säule ist. Praise the Lord. Halleluja. Don't allow that savour to go. Lass dich zu, dass dieser Geschmack weg. Don't allow your candle to be off. Dass die Kerze ausgeht. You see, the candle is on once you start the journey. Don't allow it to be off. Wenn diese Reise so anfängt, lass dich zu, dass sie wieder ausgeht. You are to know what it is to be really born again. Du sollst wissen, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Know what it is to be really born again. Not just born again with your mouth. No, some people is just their mouth. I'm born again. Ich bin wiedergeboren. You know, there's no example of Christ. Aber Christus ist ihrem Leben nicht sichtbar. Please, if I'm saying example of Christ, I'm not talking about your house, your car, your money. That's not example of Christ. Wenn ich sage, dass Christus nicht sichtbar ist, dann meine ich. The true, the revelation of Christ is not in your mouth. In Form von, dass du ein Haus hast, dass du ein Auto hast, dass du Freunde hast, Familie hast. Sichtbar in Form von der Wahrheit, die aus deinem Mund kommt. You see, example of Christ is not the good of this world. Es geht schon das Gute dieser Welt. You see, the example of Christ. You see. Example of Christ is allowing Christ to live in you and live through you. Dass Christus sichtbar ist in deinem Leben ist, indem du zulässt, dass er durch dich. That when you open your mouth to speak, zu sprechen, they can see the difference between you and the natural. Zwischen dir und dem natürlichen. They can see that you know when Peter and John they spoke. Petrus und Johannes haben. And the people noticed that these people were. They did not even go to school. Und den Leuten ist aufgefallen, dass sie nicht mehr praise the Lord. Schule gegangen sind. In Acts 4, let us go there, because of some of us. Praise the Lord. Acts 4. Verse 13. Sazer, can you refer to it? Als sie aber in der Freimütigkeit von Petrus und Johannes war und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Wein bewunderten, die sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Can you see as a poor Christ? Dieses Beispiel von Christus sehen. They did not. It was not about house or car or the money in your account. Can you see it? It's not about your suit or about your result from school. It's not about your result from school. Oh my God! Now, when they saw the boldness of Peter and John, I perceived that they were unlearned. They were not educated. Daddy, thank you. An ignorant man. They were ignorant men, just fishermen. Peter was a fisherman. Nobody. He was nobody, but that does not mean he cannot heal the sick. That does not mean his handkerchief cannot raise the dead. Dass sein Schweißtuch nicht die Schuld wieder auferstehen. You see, the way, no English, not good English, but that does not mean he cannot free those in prison. Perfektes Deutsch, perfektes Englisch oder perfektes Hebräisch, sondern das heißt aber nicht, dass er nicht das tun kann, wozu Christus ihn auf diese Welt gebracht hat. He said they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see? It's not your result that make you who you are. Es sind deine Ergebnisse, die dich zu dem machen. You see, they could see that this is, you see, it was so different. This is not natural. Education, you see, you know, speaking good English, good dog, you see, but you're putting everything in order, you see, no mistake at all. Everybody, you know, people can do it. People can do it. But say what people cannot say. Say only what Jesus can say. Can you say, do you understand? Praise the Lord. Hallelujah. There's no example of Christ in their life. Es gibt kein Beispiel von Christus. You see, I'm born again, but wiedergeboren, aber my mind is not born again. Meine Gedanken sind nicht wiedergeboren. I'm born again, but it's only in my spirit. Nur in meinem Geist. I'm born again. Ich bin wiedergeboren. It's a matter of time. My spirit will not be born again any longer. Es ist eine Frage der Zeit, bis mein Geist nicht mehr wiedergeboren ist. Just like Jesus said in Matthew 15. So wie Jesus Matthäus 15 gesagt hat. He said, they worship me with their mouth, but their heart is far from me. Sie beten mich an mit ihrem Mund, aber ihr Herz ist weit weg. I'm born again with mouth, mit dem Mund, but your heart is not Christ. Es ist nicht Christus. I'm born again. You know, that word is everywhere in the church today. Born again. Are you born again? Wiedergeboren. But with mouth. Nur mit dem Mund. But their heart, mein Herz, is far from me. Matthew 15:8. Amen. Amen. A lot. Again, how much are you prepared to follow him? Wie vorbereitet bist du, um ihm nachzufolgen? How long are you prepared to follow him? Wie lange willst du ihm nachfolgen? You see, how long? Is it until? You know, for some of us, until. We are waiting for until. There's until on the way. Wir haben einen gewissen Punkt. That just like it until that it was on people's way. That John 6. Let's go to John 6. Johannes 6. And see those. They have until. Until. Until he cannot answer me. Sie haben eine Deadline, sie haben eine Grenze. He said, until he cannot give me the right person to marry. Bis er he cannot give me the right result. Wenn er mir nicht die richtigen Ergebnisse gibt, wenn er mir nicht den Partner gibt, wenn er mir nicht oh, I win the competition. Wenn er mir nicht you know, somebody was here. He was here until he could not win the competition. Jemand war hier, aber she war could not hier. Win the competition. Sie konnte nicht weitermachen. You see, she was here until she could not win the competition she went to. Nicht gewinnen konnte. You know, praise the Lord. Hallelujah. Is the baby coming now? John 6, praise the Lord. Hallelujah. Amen. John 6:60. Amen. Look at verse 16. Because of time, we will not read. We will not read all. Let us just go because we have a lot to cover. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 16, Jenny, can you help us to read chat? 60? 60, 60. Okay. From that. Of John 6. Oh, I'm still a pastor. That's okay. 6, 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? You see, there is until. Until there is a hard saying. Bis es harte Worte gibt. Until I am offended. Bis ich Anstoß nehme. You see, until something pushed me out. Bis mich etwas rausekelt. Until something can separate me. Bis mich etwas trennen kann. You know, Paul said, he said something. He said, what can separate us from the love of Christ? Sag, was kann uns von der Liebe trennen? Can anything separate you? Kann uns etwas von der Liebe trennen? Is it persecution that can separate you from God's children? Is it what you can... Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Daddy, thank you. You see, he said, many, therefore, of his disciples, when they have heard this, say, this is an hard saying. Who can hear it? Viele von denen, die ihnen bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Schlachtung. Who can hear it? Wer kann das hören? You see, you know, they heard something that can separate them from Christ. Sie hat was gehört, was sie von Christus trennen kann. You see, the head, you can hear something that can separate you from Christ. Du kannst etwas hören, was dich von Christus you trennen see, kann. You see, don't allow anything to separate you from him. Lass nicht zu, dass ich etwas von ihm trenne. Let us put something here. We are coming here. Again, Romans 8. Romans 8. I love this place. I love it. Let us go there. I love to go there. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Proverbs 35. Römer 8, 34. Also 35. Right read from 34. 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Christ is not the one that condemns us. Christus ist nicht derjenige, der uns verurteilt. Condemnation does not come from Christ. Verurteilung kommt nicht von Christus. And that is why we don't condemn ourselves. Deswegen verurteilen wir uns selbst. We don't condemn one another. Wir verurteilen einander nicht. I don't get it. We don't condemn people. Wir verurteilen Menschen nicht. Satan is the one we condemn. Das, den Teufel verurteilen wir. Can you get it? Christ condemn us not. Christus verurteilt uns nicht. So we don't condemn anybody. Deswegen verurteilen wir auch keine anderen Leute. 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress? Or persecution or famine? Or nakedness? You know, I want to leave. He said, you know, for some people, it's a matter of time before they leave. They reject Christ. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie Jesus Christus verweigern. But children, they don't even know where they are. Es gibt Kinder Gottes, die wissen nicht, wo sie sind. They don't know, they are not sure. Sie sind sich nicht sicher. See, they themselves, they are not sure of what, where they are. Sie sind sich sicher, wo sie stehen. They are not sure if they will be here even on Wednesday. Sie wissen nicht, ob sie am Mittwoch hier sein werden. You see, on Sunday next week, if they will be in Bible study, they are not even sure. Sie sind sich nicht sicher. Ah, Daddy. He said, who shall separate us from the love of Christ? Don't allow anything to separate you from Lass the nicht love zu, dass sich etwas trennt von Liebe John, von Christus. John, can you help us to read 35? 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Yeah. What will you allow to take you away from Christ? Was lässt du zu, was ich von Christus wegnehme? Is it your future? Ist das deine Zukunft? That you are not sure of. Voll. Die dir unsicher erscheint. I'm not sure of my future either. Ich bin mir auch nicht sicher über meine Zukunft. Sure of Christ. Ich bin mir sicher über Christus. Praise the Lord. Halleluja. All I'm sure of is Jesus. Das, was, worüber ich mir sicher bin, ist Jesus, was er genug ist für mich. You see, I'm not sure of the future ich bin also. Meine Zukunft. But I'm sure of Christ. Ich bin mir sicher über Christus. Praise the Lord. Halleluja. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine, or nakedness, or peril, or sword. If they bring sword and say, if you say Christ, you choose Christ, I will kill you. Will you allow it to separate? Will you allow that sword to separate you from Christ? Musst du zulassen, dass ein Schwert das dir an die Kehle setzt, um Christus people, zu verweigern? Ob yes. Für ein paar Leute wird das reichen, Jesus zu verweigern. You know, the fire could not separate the three Hebrew boys from God. Das Feuer konnte die drei hebräischen Jungs nicht von Gott trennen. The fire was too small for them. Das Feuer war zu klein für sie. You see, the lion there was too. He was not what could not separate Daniel from God. Die Löwengrube konnte Daniel nicht von Gott trennen. if you worship that your God again, we will put you in. We will give you to lion to eat. Wenn du diesen Gott nochmal anbetest, diesen einen Gott von dir, dann wirst du in die Löwengrube geschmissen. And the Lord will just reject and Für, they will run. Zu verweigern, rennen. Ah. Oh my God. Some of us have not seen lion. We have not seen fire, but we are already running. Aber einige von uns haben noch keine Löwen gesehen, hungrige Löwen oder das Feuer. Hungry lion, hey. Hungry. It's not the lion that the belly is full of. Belly full. So they are not hungry any longer. They will just be looking at you. That stopped my shot. Praise the Lord. Is it nakedness? No money. Is it nakedness? Is it no food? Is it nakedness? Is it no future? Keine Zukunft, kein Ende. Is it no? You know, nothing is working. Nichts, klappt. No, what do you call it? Abitur. Kein Abschluss. Abschluss. You know, there is no certificate. I did not have any certificate when I left school. Ich hatte keinen Abschluss, als ich die Schule verlassen habe. Because of what happened to me. Wegen dem, was mir passiert ist auf der Schule. I don't know, have I said it in this church before? Before today. Okay, I thought maybe, okay. You know, I did not have. Ich hatte keinen Abschluss. So for me to work then, I have to use somebody's certificate to work. Ich habe mit den Papieren und mit dem Abschluss von jemand anderes immer gearbeitet. Because my name was not into right who me bar. Weil mein Name, weil ich mich mit meinem eigenen Namen nirgendwo bewerben konnte. The spiritual world took my name. Weil die geistige Welt meinen Namen genommen hat. I used my name for they changed my identity. Und sie haben meine Identität damals verändert. Praise the Lord. Halleluja. But Satan go for Christ's identity. Aber ich danke today. Gott für die Identität von Jesus Christus, die jetzt in mir ist. I'm satisfied with ich bin Christ zufrieden mit Christus in mir. What can separate you from Christ? Was kann dich trennen von Christus? Don't allow friends to separate you from Christ. Lass nicht zu, dass Freunde dich von Christus trennen. Don't allow parents to separate you from Christ. Dass Eltern dich von Christus trennen. Don't allow yourself to separate you from Christ. Dass du dich selbst von Christus trennst und dich fernhältst. For some of us, we are our enemy. Einige von uns haben uns selbst als Feind. You see, yourself is your enemy. Du selbst bist dein Feind. Dein größter Feind. You never allow your mind to be renewed. Weil du nicht zulässt, dass deine Gedanken erneuert werden. Your mind is so is so hardy. Deine Gedanken sind so hardy. So hart. Verhärtet. That never allow Jesus to penetrate. Was Jesus nicht durchlässt. You know you can hear the word today. Du hörst das Wort heute. Next week you are going to see if you did not even hear it. Das ist so, als ob du gar nichts gehört hättest. Ah, Daddy, thank you. Please go back to John 6 again. Johannes 6. Verse 61. He said, when Jesus knew in himself 61. That his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you. 62. What an if you shall see the Son of Man ascend up where he was before. 63. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Then in verse 64, it said, but there are some of you that believe not. You know there are some of you that always refuse to believe. Wisst ihr, dass einige von euch gibt, die sich immer weigern zu glauben? You know that there are some of you that always refuse to believe. Ständig weigern zu glauben. Your heart is so hardened. Let me say Herz it verhärtet. Once it comes to your mother Wenn's or Mutter your father, Vater face, geht. You see, your heart is so hardened. So Herz verhärtet. You know, there is no pity of this world in the spirit. In the spirit world. In der geistlichen Welt gibt es kein weltliches Mitleid. There is in both sides. Auf beiden Seiten. The ist das kingdom so. Of Christ im Königreich and von Christus Satan. Und im Königreich des Teufels. You see, there is no pity da of this world. Kein Mitleid dieser Welt. And that is why a witch can kill her son. Deswegen kann eine Hexe ihren eigenen Sohn töten. You can kill them. Ja, he will start with the children. Sie fängt sogar bei ihren Kindern an. Because they always want what they value most. That's what they always want. Weil sie wollen immer das, was they always require from them. Am meisten wertgeschätzt wird. Und das fordert die geistliche Welt von ihnen. You know, if you, they believe you, because you cannot submit what you value most. You are not part of us. That's Christ's kingdom work. You know, in Christ's kingdom, you are to submit what you value. Sie glauben, dass erst wenn du das, was dir am wichtigsten ist, gibst, kannst du ihnen wirklich treu nachfolgen. Und im Königreich Gottes ist es genauso. Du musst alles verlassen, um ihnen nachzugehen. In my life it was money. I value money. In meinem Leben habe ich Geld sehr hoch geachtet. And that is why when I submitted it, deswegen, als ich das Geld dann überlassen habe, it was as if, you see, the chain that was used to bind me down was loose. Was wird auf Ketten gebrochen sind? Loose. Ketten, die mich vorher gefangen haben. People? Gefangen I don't know what it is in your life. Aber andere Leute weiß nicht, ob was you es see, ist. It can be sex. Es kann Geschlechtsverkehr sein. It can be, you know, there are different things. Es verschiedene Sachen. You see, your beauty, you deine cannot Schönheit. Submit it. You du see? Kannst sie nicht there are things you, the people cannot submit. Es gibt Dinge, die Leute nicht einfach für Jesus Christus aufgeben können. Children, they value their ihre children. Kinder schätzen sie their so husband, sehr wert. Ihr Ehemann, ihre Ehefrau. You see? Both sides ask for what you value most. Beide Seiten you start from there. That's the least. Fordern das, was dir am wichtigsten ist. The kingdom of Satan starts from where you are. That is why, you know, they don't see here as anything. Die geistliche Welt, für die ist das diese Welt hier. Just as you don't see here as anything. You don't see your natural result as anything. Aber genauso sollten wir unsere natürlichen Ergebnisse so auch nicht also, sehen. So also, they don't see things here as anything. Wie die geistliche Welt das ihr nicht nichtig erklärt. Das, was, was die für wichtig sehen, ist das, was in ihrer Welt ist. In der geistlichen Welt. Praise the Lord. Halleluja. He said, but there are some of you that believe not. Those of you that believe not. Es gibt welche, die nicht glauben. You better learn to believe. Lernt zu glauben. You better learn to believe. Lernt zu glauben. It's not God's will for any to perish. Es ist nicht Gottes Wille, dass irgendjemand zu Gott kommt. Sondern er will, dass wir alle Buße tun. Believe Christ. Glaube an Christus. Believe his word. Glaube an sein Wort. He said, "We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We wrestle against principalities and powers. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. There is principalities and powers. Es gibt Mächte und Gewalten. If you don't be, if you believe or not, they are there. Das glaubst du nicht, sie sind da. They can't. They are in your family. Sie sind in der Familie. Some families are more. They are more harmful than some other some families." Einige Familien sind gefährlicher als andere. There are some families, you see, there is not about witches and wizards. It's just about the wickedness of this world. Für Familien, da ist keine geistliche Macht hinter. Da ist niemand eine Hexe oder ein Magier, aber dort herrscht einfach Hass und Bitterkeit. But there are some families, the witches and wizards. Aber da gibt es wieder andere, wo die Geistlichkeit, die teuflische Geistlichkeit sehr hoch ist. Very strong, sehr stark ist. It might not be all the family that are like that. You see, one person can be just so, the problem that is there. Kann dieses Problem sein, was da ist in der Familie? Let me tell you a story. Ich will eine Geschichte erzählen. Praise the Lord. Hallelujah. I can even still say it later, if time permits us. Amen. Amen. I said it today. Ich habe es heute gesagt, time. Bevor... This afternoon. You see, this morning. Ich habe es heute Morgen erzählt. I want to repeat it again. Ich wiederhole es nochmal. You know, my husband's writing is very good, very beautiful. Mein Ehemann hat eine wunderschöne Schrift. It's like my father's writing too. Genauso wie die Schrift von meinem my Vater. My father's note, if you see them, my God. Die Notiz von meinem Vater ist wunderschön. Somebody that is you will not believe that it's somebody write with his hand. Das sieht so aus, als ob das mit der Maschine geschrieben ist und nicht like per Hand. And I don't know if I took it from there. Und ich weiß auch nicht, ob ich meine Handschrift damals von meinem Vater when hatte. I was in secondary school. And Schule. Okay. Als ich in der Grundschule war. They chose me to now Mittelstufe. They not chose me, you know. They did, first of all, this is competition after competition, not just one. Within your class, you will do. Within the school, you will do. Then they will choose. Within the city, they will do. Yeah, they will choose. Then the state, gradually it was. That is how they were choosing me. Praise the Lord. Thank you, that my papa. He knows it more than me. You see, from one to another. You see, that was how they were to. They were always. It was always. Ja, es ging einen Schönschreibwettbewerb, der für ganz Afrika galt und der wurde erstmal in der Schule wurde halt entschieden, wer der Beste aus der Schule ist, dann der Beste aus der ganzen Stadt, dann der Beste aus dem ganzen Land, immer so weiter, bis es halt den ganzen Kontinent Afrika. And they called people everywhere to come. Und man hat viele Leute eingeladen. And they came to write. Schönschreibwettbewerb. And overall, I took first. Und ich habe gewonnen. Why did I even pass? Why did I take first at all? Was the problem? Das war das Problem. I did not know that I was opening the door for Satan to come into my life. Ich wusste nicht, dass ich dem Teufel die Tür öffne, um mein Leben zu kommen. You know, because I took first, I was being praised. Ich habe den ersten Platz gewonnen und dann hat mich gefeiert. Even my uncle, he said everybody, the school, the principal, Schulleiter, they all love me. Die haben mich alle I had a lot of friends around me. Freunde, viele Leute um mich herum. I was the salt of the school. Ich war das Salz der Schule. Even teachers, they called me to come and write for them. Das Lehrer haben mich gefragt, dass ich für sie Sachen schreibe. They want to write letter to their boyfriend. They called me to come and write for them. Mitschüler haben gesagt, ey, ich just say, come and help kannst me mir helfen. Can you, do you have time? Diesen Liebesbrief zu schreiben. Yes. Ich sag immer, ich habe immer ja gesagt, habe immer geholfen. Then I traveled to our village. Dann bin ich in unser Dorf gereist. To visit my grandmother. Meine Großmutter zu besuchen. And getting there. Als ich dann da war. My cousin gave me. She was a teacher. She was already a teacher. Meine Cousine war zu der Zeit auch schon eine Lehrerin. She gave me her book, a note to write for her. Sie gab mir Notizen, die ich schreiben sollte. She said, "Can write very well. Come and help me to write." Du kannst gut schreiben. Hilf mir bitte, das zu schreiben. And I wrote for her. Ich habe für sie geschrieben. Since then. Und danach. I became useless. Wurde ich nutzlos. So useless. So nutzlos. That even to know my name was difficult. Zu wissen, das war schwierig für mich. If you ask me what is your name, I cannot even remember. I have to think very well. Ich musste so viel darüber nachdenken. It was as if everything here was just gone. Als ob alles in meinem Kopf weg war. Yeah, I cannot, but I could not even write any longer. Ich konnte nicht mehr richtig schreiben. You want to know anything in the school? Oder auch in der Schule? I could war nicht mehr gut. Everybody started asking. Jeder hat angefangen zu fragen, what was ist los bei dir? Do you have problems? Hast du Probleme zu Hause? Was ist los? There was one teacher. Es gab eine Lehrerin. She was, he is a man. He was always. He always pity me. Hatte so viel Mitleid. It was as if we were even related in my father's side because he was always calling me my sister, my sister. Und ich glaube, wir waren vielleicht sogar verwandt, weil er mich oft seine Schwester genannt hat. He said, I know you have problem, but I don't know how to help you. Ich weiß, dass du Probleme hast, aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. I don't know how to help. Ich weiß einfach nicht, this wie ich is not kann. You. Das bist du nicht. This is not you. Das bist du nicht. Oh yes, it's not dumbass. Yes, nicht Monate lang. The rest yes in my school. Jahre auf der Schule. Was useless. War nutzlos. I left the school without a certificate. Ich bin ohne Abschluss in der Schule gegangen. I finished, but I don't even know about the certificate. Ich weiß gar nicht mehr, wie because ich da rausgegangen bin. I was even my prayer was the school to be finished. Und not to have any to mein Gebet war nicht mehr ein Abschluss zu bekommen, sondern einfach nur, dass es vorbei ist endlich. If I stay at home, my mother will not like it. I have to go to school. Es hat meiner Mutter nicht gefallen. So my prayer was that the school finish. Ich musste mich immer dahin zwingen. So that I can sit down. I was so tired of seeing the people that hate me so much. Ich hatte so satt, die Leute zu sehen, die mich so gehasst und verspottet haben wegen. Nobody sits with me. Niemand wollte in meiner Nähe sitzen. Nobody discuss with me. I was so. I don't know. How can you expect such a thing? If I'm sitting there, I'll go out and go and sit the other side. Because they will call me witch. Weil sie sogar angefangen haben, Hexe zu nennen. There was a time they said the whole school gathered and told me to confess that I'm a witch. Es gab sogar einen Moment, wo die ganze Schule sich versammelt hat um mich herum und this thing I'm saying, gesagt hat, dass ich zugeben soll, dass ich eine Hexe bin. If it's this time, maybe I could have recorded. But then there was nothing like recording. Wäre es zu dieser Zeit, hätte ich das vielleicht aufnehmen können, aber damals konnte man sowas nicht aufnehmen. They handled me. They said, confess. Sie haben gesagt, gestehe endlich. And to add everything was, my sisters. We are three in the same school. Wir waren drei Leute, die in der gleichen Two Schule of them, they were of the same mother. Wir waren drei Geschwister, also zwei davon hatten die gleiche Mutter. I was of another mother. Ich hatte eine andere Mutter. And these two joined them to hate me. Aber wir hatten alle drei den gleichen Vater und diese beiden Schwestern von mir, Halbschwestern von mir, aber waren aber auf der Seite von der Schule und haben mich mitgehalten. And they even told them that we are not even related. Und sie haben sogar dann angefangen zu erzählen, dass wir nicht mehr verwandt sind. This one is even different from the old story I told you. There was a story that said one of my sisters stole something. If you can still remember what I experienced. You know, people will say they are suffering. I've just looked at you. Das ist that God can go through me this way. It's wonderful. Durch mich so wirken kann, ist wunderbar. What I experienced in my own school. I cannot say all. She took. After my sister stole something. Meine Schwester hat etwas gestohlen. And this time, they hit me. And ich wurde schon gehasst. And I was always hiding. Ich musste mich immer verstecken. And I don't do anything with people. Ich habe mich mal von Leuten ferngehalten. And along the line, after my sister, my senior sister, this one senior me, then the other one, I senior the other one. After stealing something, she was, and they caught her. She quickly took that thing and ran to me and told me to say I am the owner of this thing. I said, how will I say I'm the owner? He said, you know, we are sisters. You know, I will judge you. I will help you. So I said, okay, I will say it. And I did not know they were running out, they were pursuing her. They ran, and when they came, they said, who owns it? I said, then she said, ask her if she's not the one that gave it to me. I said, yes, I'm the one that gave it to her. Hmm. They said, eh? Which means you are the one that stole it. They brought me, they beat me. Eh? I said, I did not know. I could not explain anything. Plus another one again. Ah, daddy. I will not say the third one. Yes, another one again. Even worse than all those things. You know, if you have brother, you know, Cain is Cain that killed Abel. He's killed that he's in the family. He's in the family. His family that killed family. His brother that killed sister. Sister killed brother. It's only Jesus that can save. Schwestern. Nur Jesus Amen. Kann retten. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I thank God he healed my wound. Ich danke Gott, dass er meine Wunden geheilt hat. It's not time that healed wound. Zeit kann keine Wunden heilen. It's Jesus that healed wound. Und Jesus kann Wunden heilen. He healed my wound. Er kann I'm saying it now and I'm laughing and I'm rejoicing. I'm not sad. I'm not sad about it at all. I thank God for everything. Ich danke Gott für alles. That I did not die in that process. Weil ich da nicht gestorben bin. Because I did not even know Christ. Weil ich kannte Christus nicht. I did not have no relationship with God at all. Beziehung mit Gott. The third one, I will not say it. I will wait until the time I will say it. It was more heavier than those two. For you to see, if you see those two hard, the third one was harder. What happened to me? And through this same sister again. Through this same sister. The same father, but not the same mother. Praise the Lord. Hallelujah. That I'm alive is Christ alone. Dass ich am Leben bin, ist Christus allein. If it is not Christ, ja, ist nicht Christus. I could have loved to revenge. I will go to my sister and kill her. Hätte ich gerne Rache genommen. Ich wäre dahin gegangen, hat sie getötet. If it is not Christ. Wäre es nicht Christus. Then I did not even know what I was doing. Damals wusste ich nicht, was. But if it is not Christ now. Aber es ist jetzt nicht Christus. As I'm grown up now. Jetzt hat that wound is still there. Diese Wunde ist immer noch da. I will love to kill her. Ich würde es lieben, sie zu töten. Then there was another one again after when we left school. As she did. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Let me go forward. You cannot be here. You know, time does not heal any wound. Zeit kann keine Wunde. It's Jesus that heals wound. Jesus kann I've talked, this morning I talked about a story of even my sister, the Sazia's mother, they don't even know anything about this. Even my mother, because my mother, when I get home, to tell my mother everything, I just tell her just a little bit that they hate me in the school, this and that. That's all I would just tell her. When you follow me to school, my mother will say, you know how I am. You know how I am. I don't want problem. If they hate you, be doing your own thing. Don't fight anybody. That's how she was. Nothing else. She will not say anything. She will not even follow me. Go and follow me to school and go and beg them. My mother is the type that is so quiet. If it was my stepmother, she will put fire in that school. She will, they will close that school. Not, nobody can try that with that with her daughter. Ha! She will take all of them. She will. Ha! Because that woman was hurt. But after, she was fighting for us before my father's death. But after my father's death, she became our enemy. That woman and her children. At this time I'm talking about, she was no longer our friend. If not, if it was the time when my father was alive, something like that can never happen where she is. She will fight them to death. She will tell them she's a woman, but she's now a man. That's what she always, she was always boasting that she's not a woman, she's a man. Okay. She tell me the spiritual world, she's not a woman, she's a man. That's what she... praise the Lord. You know, I told you also the story of what happened here in Deutschland. Habe ich auch eben die Geschichte erzählt, die in Deutschland hier concerning the... That... No time can heal the wound. Keine Zeit kann Wunden heilen. Time can pretend to heal the wound. Zeit kann einfach nur so tun, als ob es eine Wunde heilt. But it cannot heal the wound. Aber es kann die Wunde nicht. It's only Christ that can heal the wound from the root. Christus kann die Wunde von der Wurzel aus heilen. Time postponed. He postponed the D-Day. Verschiebt einfach nur den Schmerz. He postponed the revenge. Es verschiebt die Rache. Can you get it? Time postpone it. Es verschiebt den Schmerz. Because it's a process. You see, the kingdom of God is a process. You see, Satan's world is also a process. This world system is a process. Auch ein Prozess. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. That old wound will come up. Kommt diese alte Wunde ans Licht. To steal, to kill, and to destroy. Und wird stehlen, töten und zerstören. You see, for you to marry a girl because she did not act very well when your father died, when you were just boyfriend and girlfriend. Also die Geschichte, die hier in Deutschland passiert ist, ist, dass ein Mann seine Freundin geheiratet hat und bevor die beiden zusammengekommen sind, also geheiratet haben, ist der Vater von dem Mann verstorben. Und dem Mann hat es halt nicht gefallen, wie seine Freundin darauf reagiert hat, weil er seinen Vater sehr geliebt hat und seine Freundin hat anscheinend nicht wirklich Anteilnahme gezeigt. Und deswegen war er so traurig und so verzweifelt und wütend, dass er dann entschieden hat, sie dann zu heiraten. Und als sie dann geheiratet haben, hatten sie dann halt ein Kind und dann hat er dieses Kind umgebracht, zerstückelt und in den Kühlschrank bei sich gepackt und hat gewartet, bis sie nach Hause gekommen ist und hat sie den Kühlschrank aufgemacht und das Kind da drin gesehen. Und als sie den dann festgenommen haben, hat er dann gestanden, dass weil er, ich habe es getan, weil sie mir damals, als der Vater verstorben ist, nicht so reagiert hat, wie sie hätte reagieren müssen als Freundin. Und deswegen habe ich mich an ihr so gerecht. Und das nach so vielen Jahren. The time could not heal the wound. Die Zeit konnte die Wunde nicht heilen. But postpone the wound. Es hat es einfach nur verschoben. Postpone the revenge. Die Rache verschoben. The Lord just reminded me of something again. What happened to me in this school? You know, during this time that things were happening to me, they started calling me witch. Why? Because there are people will be in the dream. They said that well, I will be fighting them, pursuing them. Leute angefangen haben, they now put the use my body. They will put on my body and be fighting people in the dream. And they, those people, when they wake up, they will come to me and start fighting me. Und this is I did not even remember this thing before. Was auch noch passiert, I thought the one that was talking there that I said is worse. That one is I will not say that. Dass die Leute angefangen haben, die Leute die gegen mich waren, also diese Leute, die wirklich satanistisch waren, haben sozusagen meinen meine Identität, also meinen Schatten genommen und sind Mitschüler im Traum erschienen und haben im Traum diesen Mitschülern Böses angetan. Als diese Kinder dann halt Albträume von mir hatten und immer geträumt haben, dass ich ihnen etwas angetan habe, waren sie dann natürlich noch mehr gegen mich und haben mich deswegen immer gejagt. It's not one, it's not two, it's not three. Continuously. Mit mehreren Leuten, die ich denn... The night that you come to me, you are started again, witch. You came to me last night again. Call me names upon and say I'm not the one. Und ich habe gesagt, ich bin das nicht. Ich weiß nicht, was du träumst. I'm not the one. I don't know what you are talking about. Ich weiß nicht, wovon du redest. They will say confess. If not, they will kill me. If not, the teacher will not take me. They will go and hide me. Ich soll Buße, ich soll... Ich soll zugeben, dass ich eine Hexe bin. Und es war halt so schlimm, dass auch Lehrer mich dann immer wieder mitnehmen mussten, wegzerren mussten, damit ich halt versteckt werde. I say, what I don't know anything about, can I say I am? Was soll ich denn if sagen, I am, if I... All this punishment that you have been giving me. If I am the one, I will say yes, so that you will leave me alone. But I'm not. I don't know what you are talking about. But they never stop. They never stop. It was punishment upon punishment. There is the spiritual world. Es gibt eine geistliche Welt. That Satan lives. In der der Teufel lebt. Some of us don't want to believe it. Viele von uns wollen das nicht glauben. If your mother is a witch. Wenn deine Mutter eine Hexe ist. You better pray that she repent. Bete lieber dafür, dass sie Buße tut. They start with their children. Sie fangen bei ihren eigenen Kindern an. To, if they cannot kill them, they destroy their life. Wenn they turn them to you know what is to rag. Wenn sie die Kinder nicht töten, they will just be roaming about. They are just useless. Sorgen sie dafür, dass ihre Kinder nutzlos sind. Nothing is working for them. Funktioniert. He's only through Christ. Nur Christus. You see, to be delivered from that bondage of Satan. Vom Teufel kommt nur durch Christus. If they say they cannot kill you, they will turn you to something that you yourself, you will just be in this world, but you are not in this world. Wenn sie dich nicht töten können, sorgen sie dafür, dass du einfach nutzlos wirst. Nothing you handle works. Wie ein Schatten. Nichts, was du tust, funktioniert. Nothing you do work for you. If others do it, they will want to work for them. But for you. Wenn du es tust. Because. There is a spiritual world. Weil da eine geistliche Kraft ist hinter. Please believe it. There is a spiritual world. Dann ist eine geistliche Welt gibt, eine geistliche Krieg. If you don't believe, you will believe later. Wenn du es nicht jetzt glaubst, maybe when you will experience it in your life. I don't pray you don't experience such things. Ich hoffe, dass dir sowas nicht widerfährt, bis du es glaubst. You better believe the word of God. Glaub lieber an Gottes Wort. Yes. Ja, genau das wollte ich jetzt sagen, weil diese Geschichte, die du erzählt hast, hat mich nochmal daran erinnert, weil ich habe das durch Jesus Christus einfach fast vergessen, aber ich hatte sowas selber in der Schule und das ist nicht nur eine Geschichte nach dem Motto in Nigeria, wo alle viel geistlich oder so sind, sondern sowas passiert auch in Deutschland. For example, I had a best friend, we were so close, and she stole something, and somehow it got out, and the whole class went against me, even though I wasn't the person who stole something, but she was, because I exposed her. I said, yes, she's the one who's stealing, but I told somebody in secret, and somehow this got out, and... Those almost 2 years were so horrible. People were, even my former friends were following me, trying to beat me after school and everything. So this is not a story somebody is making up like yours or is only happening in Nigeria. Because even the spiritual world is also here. It's also here. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. I don't have any certificate today. Ich habe heute keinen Abschluss. I don't have it. Then when I left school, ich bin von der Schule gegangen bin. Anywhere I mention my name, überall wo ich meinen Namen genannt habe, hat man mich nicht angenommen. I have to go with another name. Ich musste mich immer mit einem anderen Namen bewerben. Once I mention somebody else's name, they will just take me. They mention my name, they say no. Bin ich drin? Wenn ich meinen eigenen nenne, bin ich draußen. They just used that, and I don't know what they meant. Weißt du, was sie mit meinem Namen damals gemacht haben? Praise the Lord. Halleluja. You better pray. Bitte lieber. And let Christ be your attention. Lass du das Christus deiner Aufmerksamkeit. That's just as he said that you leave everything. Dass du alles zurücklässt. That you believe. Dass du glaubst. But there are some of you that believe not. Verse 64. He said there are some of you that does not believe. Es gibt einige von euch, die nicht glauben. You don't believe what is happening. Ihr glaubt nicht das, was in eurer Familie. You don't believe that your mother is this or your father is this, your friends are that. You don't believe. Das until you experience it. Erst wenn man es erfährt. You better pray not to experience evil. Bitte lieber kein Bösartiges zu sehen. Because you will experience it if you don't believe. Weil wenn du dich dagegen, wenn du es ignorierst, wirst du es erfahren. Because if you don't believe, you will not fight against it. Weil wenn du nicht glaubst, wirst du auch nicht dagegen ankämpfen. I'm not saying go fight your mother, das heißt, but it's your prayer for them, also als beten, that they are saved, dass sie erlöst werden. It's very important. Und das ist and wichtig. That you preach the word, the truth dass to them, that they are saved. Dass sie if you werden, don't believe, wenn you, nicht see, glaubst, you will always wipe it. You wirst will always wegwischen. They will deal with you. Und dann werden but joking, they don't have pity of this world. Langsam fertig machen, weil sie haben kein Mitleid. They don't pity. There's no pity of this world in this spirit world. In der geistlichen Welt. In Satan's world. In der Welt so also in Christ's world. Und genauso auch in der Welt von Christus. God's children, please draw the same line. This line is Christ. Kinder Gottes, zieht bitte eine Linie und sagt bis hierhin und nicht weiter. You see, hand, you just hold the same. You see, you, especially this family Kanga. You see, Jenny, Abato, John. Hold Jesus, allow it to be Christ. Let it, don't let anything come into it any longer. Please. I don't know how to say it. Haltet am gleichen Strang, haltet am gleichen Christus fest. This family, Christ loved them very well. He loved this family very well. Liebt diese Familie. And he want to do wonderful things. Und will wundervolle Dinge tun. But will you allow all to be Christ? Zulassen, dass alles Christus oh, we live, you know, today is Christ, tomorrow, you see. When somebody come and talk to you, beautiful things. Things that you will want to hear in the world. And now you are going back to them. You pity them, the pity of this world. You are in the flesh. The flesh profited nothing. It's only the spirit. Nur der Geist. That is our victory. Das ist unser Sieg. You better always go to the spirit. Geh lieber zum Geist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 66. 66. From that time, many of his disciples went back. I walk no more with him. You know, are you really prepared to follow him? Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Are you really prepared to follow Christ? That is the topic. Bereit, Christus zu folgen? You know, here, can you see? You see, he said many. He said from that time, many of his disciples went back. I walk no more with him. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Because it was now until. The until has come. Weil die Grenze erreicht ist. You see, until, you see, until you don't talk about my mother. Until you don't talk about my friend. Until you don't touch that thing. Don't touch my money. Geld anfassen, if you touch my money, it's over. Wenn du mein Geld anfasst, bin ich weg. What is your auntie? Was ist dein Schatz? Was ist deine Grenze? What is your auntie? You know, people have their auntie. You know, these people's auntie. Diese Grenze ist bei diesen Leuten erreicht. Hard talk. Eine harte Rede. Wer kann das aushalten? Geschweige denn glauben. Many that started with him stopped following viele, him. Viele, die mit ihm angefangen haben, they started with him. They stopped following him. Sie haben aufgehört, nachzufolgen. Oh, Daddy. The Bible promised nothing can separate us from you. Ich habe vorher versprochen, nicht kann uns von dir trennen, Jesus. But in your heart, they have their own teeth. Haben sie ihre Grenzen. With your mouth, they promise. Mit ihrem Mund versprechen. You see, their eyes shall my evil look as if they are there. Nothing can separate them from Christ. Ist auch so, nicht sie. But in your heart, it's full of own teeth. Gibt es sehr viele Grenzen. Until when you see you did not pass your exam. Eine Grenze kann sein, dass man versagt in der Schule. It's exam, you fast and pray. Eine Prüfung, für die du fastest und gebetet hast. You tried your best, your very best to pass, you see. And you read very well. In dieser and upon all, you have never failed in your life. Du hast noch nie bist du durchgekommen. You have never failed, you always one or two. Du bist noch nie durchgekommen, du hast immer eins. At this time, fail. Jetzt bist du durchgekommen. Is that your own team? Ist das deine Grenze? Du sagst, ich kann nicht mehr weitergehen mit Jesus, es reicht. Oh, until you did not win. In the other competition you went to. That somebody that was here, you know. Ah, until was you did not win that competition. Jesus did not make her to win. Jesus hat sie nicht in Gewinn gebracht. You know that people want to twist God's hand. Leute wollen Gottes Hand verdrehen. I don't mean if I'm able to live here and go there. Praise the Lord. Yeah, how is it? Because of what we have to do, I have to. Daddy, thank you. verse 37. I'll go there later. Let's go. Let's continue with here. Praise the Lord. Hallelujah. How much are you prepared to follow him? Look at verse 67. They said, Jesus unto the 12, will you also go? Will you also go? Der sprach Jesus zu den 12. Wollt ihr nicht auch weggehen? You know, Jesus never die Tür ist auf. Jesus hat niemanden gezwungen. Right du hast das Recht, in die Hölle zu gehen. You have the right to go to hell. Das Recht, and that's why I never force anybody. Deswegen zwinge ich niemanden. He said, then said Jesus unto the 12, will you also go? Because the door is open. Weil die Tür offen ist. Here he said, you know, including Judas, the 12, including Judas, will you also go? Will you also go? Verse 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? That has the word of eternal life. Where else will we go? Wohin sollen wir gehen? What can separate us? Was kann uns trennen? Who will I go to? Zu wem soll ich gehen? I've left everything. Ich habe alles zurückgelassen. Even Judas, you see, was still a follower. Selbst Judas war ein Nachfolger. He was still a follower. Er war noch ein Nachfolger. Noch. They said in verse 69. And we believe that. We believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. who will we go to? Zu wem werden wir gehen? We have made our final decision to wir be haben entschieden, with you, including Judas. Dass wir bei dir sein werden. Auch Judas. Just with mouth, nur mit dem and Mund, not with heart. Aber nicht mit dem Herzen. But how long? Ja, wie lange? You see, how long? Wie lange? How long was it before Judas betrayed him? Wie viel Zeit ist vergangen danach, nachdem bis Judas ihn dann verraten? How long will you turn back? How long before you turn back? Wie viel Zeit wird noch vergehen, bis du ihn dann? You see, it is something. You know your friend, your dear friend. Deine geliebten Freunde. You see, your dear friend, your dear mother, your dear father, your dear, you know your dear. Deine geliebten. That is more dear to you than Jesus. Die dir wichtiger sind als Jesus. Until she is touched or he is touched. Bis er angegriffen wird, bis sie angegriffen wird. If you believe, wenn du glaubst, how long are you going to believe? Wie lange glaubst du? Wie lange wirst du glauben? If Jesus cannot feed you, wenn Jesus dich nicht satt you machen can never be fed. Wirst du niemals satt sein. You know that. If you know that space is you. Dieser Platz in that he want that you know nothing can fill it. Den nichts auffüllen kann. Look at people, they will go around the world how many times? Um Kreise, and they still kill themselves at the end. Um irgendwas zu suchen, was sie erfüllt, aber dennoch bringen sie sich um. Why? Wieso? Because that empty space. Weil dieser leere Ort. Nobody can fill it. Kann niemand. It's only Christ. Nur Jesus Christus kann das. If you say Jesus cannot satisfy you, du sagst, Jesus kann he cannot be your provider. That I provided kann. Everything for you. You cannot be. You cannot rest on dass him. Ich nicht auf ihn verlassen you cannot kann. Trust him. Kannst ihm nicht vertrauen. Wait for Satan. Warte auf den Teufel. You will trust Satan. Du wirst dem Teufel vertrauen müssen. Those two power. Das sind diese Christ zwei Mächte. Satan. You must say I don't want anything to do with Jesus. Sagen, ich will nichts mit Jesus. But you cannot say you don't have anything to do with Satan. Aber kannst du sagen, hast du nichts mit dem Teufel zu tun? He will force you to obey him. Jesus may not force you. Jesus but Satan will force you. Ich zwinge, aber der Teufel wird dich zwingen. Be ready for him. Daddy, thank you. You know those that want to go to hell. They are ready. They are you want? Be ready also. But for me, my house. Und mein Haus. like Joshua said, you Joshua see, gesagt, we are for Christ. Wir sind für Christus. Praise the Lord. Hallelujah. If Jesus cannot feed you, you cannot be fed. Wenn Jesus dich satt machen kann, wirst du auch nicht satt sein. Matthew 5:6. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5:6. Blessed are they which do hunger. I want to help us to read it. Blessed are they which do hunger. That space must be filled. Dieser Ort muss gefüllt werden. You see, that space in us, you see, is hungry. He wants to be fed. Ist hungrig und will gefüttert werden. Blessed are they which do hunger. And thirst after righteousness, for they shall be filled. Praise the Lord. Hallelujah. If Jesus cannot feed you, who can feed you? If he cannot give you that thing, you see, if he cannot give you that whatever, you see, if you believe he cannot do it, who can do it? Is it Satan? It's only two can do it. Christ. Or Satan. The blessing of the Lord make us rich. And added no sorrow. But there is also a blessing from Satan. Was gibt auch that, den is, that is occupied with a lot of sorrow. Ja, ist von viel Leid. He can give you. Kann he can even give you children. Kann he can give you things. Dinge he can give you money. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Here he said righteousness. Glückselig. That taste after righteousness. So, nach Gerechtigkeit. You know, it did not say that taste after house or car or money. Nicht Leute, but nach, righteousness. Nach, nach Häusern, Autos or properties. Hungern, sondern nach Gerechtigkeit. Children, you see. Husband, nicht you see. Ehemann, Ehefrau, things, you see. He did not say that. He said, after righteousness. Why? Because in your righteousness is your victory. In deiner Gerechtigkeit ist dein Sieg. In your righteousness is your house. In deiner Gerechtigkeit ist in your righteousness is your car. Ist dein Auto. You see, your righteousness is that children. Sind diese Kinder. What is your righteousness? Was ist deine Gerechtigkeit? Abraham believed God. Abraham hat Gott geglaubt. He was counted as righteousness. Und das wurde ihm als your believing Christ is your victory. An Jesus Christus zu glauben ist dein Sieg. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Believe in God. An Gott trust glauben. In Him. And never to give up on Him. Ist your righteousness. Das ist that empty space. Der leere Ort. It belongs to Him. Gehört zu Jesus. John 4. Let us quickly go to John 4. Johannes praise 4. The Lord. Hallelujah. John 4. Johannes 4. We will not read the whole of it. We will read from 10 to 15. about to help us to read from 10 to 15. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, würdest du ihn bitten. Und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eingang und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, ja, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 4, from 10. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. There is a living water. Once you come to Christ, he gives you this water. Wenn du zu Christus kommst, gibt er dir dieses Wasser. A living water, not a dead water. Nicht totes Wasser. The natural water is not a living water. Das natürliche Wasser ist kein. You drink it Wasser. And you have taste again. Du trinkst es und irgendwann hast du wieder Durst. You drank water yesterday. Du hast gestern Wasser getrunken. You are still going to drink today. Du wirst auch heute was trinken. Tomorrow you will still drink. Morgen wirst du auch wieder was trinken. But Christ. Aber Christus. Be satisfied. Er hat zufrieden. You see, he is everything. Er ist alles. Once you drink him, you are satisfied. Bist du zufrieden. If you cannot be satisfied with him. Wenn du mit ihm nicht zufrieden bist, you can never be satisfied. Wird dich nichts zufrieden sein. Can satisfy nichts anderes wird dich zufrieden stellen. Those of you that are planning to go to the world, die go back to go back into this world. Die wieder zurück in die if Welt. If you are planning to go planst, back into this zurück world, in die Welt zu gehen. If a living water cannot save you, wenn lebendiges is Wasser it dead water that can save kann, you? Soll ich dann totes Wasser? Can you get it? If a living water cannot save you, lebendiges Wasser dich is it dead water that can save you? Würde ich dann totes Wasser retten? If you can never, if you cannot be satisfied with Christ, wenn du nicht mit Christus you can never be satisfied with anything. Du mit nichts anderem zufrieden sein. You'll be going from fry pan to fire. Es wird schlimmer und schlimmer werden. You know how many times Satan have tried to kill you. Sieh, wie oft der Teufel schon versucht hat, euch zu töten. If God open your eye to see it. Wenn Gott uns die Augen dafür öffnen würde, das mal zu sehen. How many times he have tried to kill you? Er schon versucht hat. But because he doesn't have any other ministry. Weil der Teufel hat keine andere Aufgabe, nur zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Praise the Lord. Halleluja. Verse 11. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep from whence then hast thou that living water. You don't have the natural result to go to a university. Um zur Uni zu gehen. You don't know. Can you get it? Can you get something here, please? Can you see something? This woman is saying, you don't have something to draw water. You don't have the qualification to have it. You don't have enough money to buy the car. You don't have enough bread to feed thousands. Enough fish to feed thousands. The same thing this woman is saying to Jesus. That has nothing to draw water. I have bucket, but you don't have anything. Ich habe ein Eier, aber du hast nichts. You know, this woman was holding something to draw water. You know, they think their result is something. They will call their result and say something. They will call their result and say something. Ergibt es etwas? What we call something is Christ. I'm not his own. Can you get it? Praise the Lord. Amen. You see, then we hold something. Then we hold the natural thing. I'll call it something. Is that something? Yes, you are holding that. And the word is this. You know, hard. Well, this world is hard. You know, that's what people say. The world is hard. This world is hard to live. You know, I don't know if they say it in Europe here. They say it very well. Akologo. They don't say hard. It's hard auf der Welt zu leben. You see, it's so hard. It's hard to get water from the well without water. Because the well is deep. The world is really deep without Christ. Can you get it? Oh, daddy. The world, you know, the world, this world that you are living, is really deep without Jesus. As you have just heard what happened to me in school. The world, this world is deep without Jesus. Is it true? The world is. He's deep. Dieser Brunnen ist tief. But Jesus, daddy, he's not the deep. He's not it is deep. It is not it is shallow. Well is well. Es geht nicht darum, ob es tief ist oder ob es nicht tief ist, sondern ein Brunnen bleibt ein Brunnen. Look at verse 12. Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well. And drank off thereof himself and his children and his cattle. Who is the father of Jacob? Wer ist der Vater von Jakob? Who know? Who is the father of Jacob? Isaac. And who is the father of Isaac? Abraham. Abraham. And Jesus said, I am greater than before Abraham I am. And Jesus said, Before your grandfather, for I am. Father, bin ich. Oh my God. Oh daddy, thank you. Not even your father. Nicht für deinen Vater, so not even your grandfather. Your great grandfather. Before them. Oh daddy, thank you. Verse 13. Jesus answered and said unto her, whoso drinketh of this water shall taste again. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of living springing up into... shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. If Jesus cannot feed you, wenn Jesus dich nicht satt, if he cannot give you that water, if you cannot get that water from him, wenn du dieses Wasser nicht von ihm, that water that you will drink, that you drink no more. Dieses Wasser, you don't need any other water again. Du brauchst kein anderes Wasser mehr. If you can, if you cannot be satisfied with him, nicht you can never be satisfied in your life. No one can satisfy dich nichts auf dieser Welt zufriedenstellen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13. Look at verse 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall taste again, because no flesh can satisfy you. Kein Fleisch kann dich zufrieden. No outside can satisfy you. No natural can satisfy you. No Satan's words can satisfy you. Praise the Lord. Amen. Amen. Because of things we have for today, please, maybe we stop here. Amen. Amen. And continue from here.